In einer Woche, am 16. Dezember 2022 oder vielleicht sogar früher, wird für Mumia Abu-Jamal eine sehr wichtige Entscheidung fallen. Eine Richterin wird entscheiden, ob er eine neue Beweisanhörung und in der Folge vielleicht einen neuen Prozess bekommt oder nicht. Vor fast 4 Jahren fand die seit 2018 von dem ehemaligen Verteidiger Larry Krasner geleitete Staatsanwaltschaft in Philadelphia in ihren Akten neue Beweise im Fall Mumias. Wir hatten es in sich, denn erstens fand sich da ein Brief, den einer der beiden Top-Augenzeugen gegen Mumia einen Monat nach dem Prozess an Staatsanwalt Joseph McGill schrieb. Der Inhalt lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Wo bleibt mein Geld? Zum Hintergrund ist zu sagen, dass dieser Zeuge, ein Taxifahrer, der Mumia als den Täter identifiziert hatte, wiederholt zugegeben hat, dass er die Tötung des Polizeibeamten gar nicht gesehen hat. Es gibt sogar Fotos, die beweisen, dass er gar nicht da war. Zweitens fand sich ein Briefwechsel zwischen allen möglichen Gerichtsabteilungen in Philadelphia und Massachusetts, in dem es immer wieder um ein und dasselbe ging. Wie konnte man der zweiten angeblichen Zeugin, einer Sexarbeiterin, nach Mumias Verfahren zur Beschleunigung der gegen sie anhängigen Verfahren und zur Würdigung der Tatsache verhelfen, dass sie eine wichtige Zeugin in einem Mordfall sei? Staatsanwalt McGill sei in jedem Fall zu benachrichtigen. Zu dieser Zeugin ist zu sagen, dass niemand sonst, nicht einmal der erwähnte Taxifahrer, sie am Tatort gesehen hat. Mittlerweile liegt auch die Aussage eines Polizisten vor, der bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt der Schüsse ganz woanders war. Das sind also die beiden Hauptzeugen gegen Mumia. Ein vorbestrafter Taxifahrer, der ohne Führerschein unterwegs war, und eine Sexarbeiterin, die beide leicht durch die Polizei zu erpressen waren. Die neuen Dokumente zeigen jetzt, dass sie auch Vergünstigungen erhielten. Drittens fanden sich Notizen des schon erwähnten Staatsanwalts während der Juryauswahl, wo dieser die Namen zahlreicher Geschworener mit einem W für weiß und einem B für black, schwarz, gekennzeichnet hat und damit bestätigte, was ihm schon seit langem vorgeworfen wird, nämlich rassistische Erwägungen bei der Bestimmung der Jurorinnen. Bei ihm war es nachweislich 10-mal wahrscheinlicher, dass er Schwarze als Geschworene ablehnte, als das bei Weißen der Fall war. Zeugenbestechung, Zeugenbegünstigung, Rassismus, darum geht es jetzt wieder einmal vor Gericht. Aber dennoch ist auch diesmal unwahrscheinlich, dass Mumia gewinnt. Die Richterin hat dies im Oktober mit einem Schriftsatz bereits durchblicken lassen. Aber egal wie die Entscheidung ausfällt, der Kampf um Mumias Freiheit geht weiter.